Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Eine Girlgroup tourt durch Europa und nein, nicht nur die alten Spice Girls mit ihren Soundproblemen. Die koreanische Band Blackpink, aktuell wahrscheinlich die erfolgreichste Girlband des Planeten. K-Pop vom Feinsten. Ein Song bekommt an einem Tag auf YouTube 60 Millionen Klicks und Konzerte wie am Wochenende in Berlin oder gestern in Barcelona beschreiben außenstehende Feuilletonisten als dramatisches Kreischereignis, das vor allem junge Mädchen aufführen, als ob es die Beatles nie gegeben hätte. Naja, wir sprechen nicht nur über, sondern mit einem K-Pop-Fan, YouTuberin und Studentin für Medien- und Kulturwissenschaften Frances Dichmann, über die Faszination von K-Pop, aber auch über die Schattenseiten. Hallo. Hallo, guten Tag. K-Pop, so koreanischsprachiger Pop, ist ja kein neues Genre. Wann sind Sie auf diese Musik gekommen? Ich habe im Jahr 2007 das erste Mal damit angefangen, also mich mit der Musik zu beschaffen. Damals gab es den Song So Hot von Wonder Girls. Mhm. Und ich weiß nicht, was daran so faszinierend war, aber diese Abtempo-Nummern und die schillernden Bilder, das hat mich sofort direkt begeistert. Wir hören mal rein in So Hot. Also man sieht in diesem Video fünf junge Frauen, denen die Männer offenbar verfallen, zum Beispiel auf der Straße, auf dem roten Teppich oder beim Footballspiel. Was hat das für Sie denn so besonders gemacht? Jetzt so zum Beispiel vielleicht auch im Vergleich zu anderen Girlbands oder Popstars zu dieser Zeit? Ich fand gerade, dass das Musikvideo sehr aufwendig produziert wirkte. Also man hatte sehr viele verschiedene Szenarien und natürlich auch tolle Outfits, bunte Farben, alles war sehr hochpoliert. Das hatte für mich einen einzigartigen Charme, den ich so in westlicher Musik gar nicht gefunden habe. Mhm. Und auch, was für K-Pop sehr prägnant ist, ist auch, dass es immer Choreos zu den Songs gibt. Also die Mädchen tanzen immer einstudierte Choreografien und wenn man sich die ein bisschen anguckt, dann fallen einem die Bausteine auch selber ein und man kann schon so ein bisschen mittanzen. Und obwohl ich inhaltlich gar nicht verstehen konnte, worum es ging, weil ich kein Koreanisch sprechen konnte, hatte ich trotzdem irgendwie eine Verbindung dazu. Also ich konnte mich selber irgendwie darin wiederfinden. In dieser Ästhetik. In genau, diesem, ja. Jetzt haben wir schon Blackpink angesprochen. Die sind auf Welttournee. Ihr erfolgreichster Song hat eben am Tag der Veröffentlichung 60 Millionen Klicks innerhalb von 24 Stunden bekommen. Kill This Love. Frau Dichmann, was ist das Besondere an Blackpink? Wie kann man den Erfolg erklären? Ach, das ist wirklich ein Phänomen für sich, aber ich würde sagen, gerade bei Blackpink merkt man auch jetzt auch gerade in dem Ausschnitt, den wir gehört haben, dass da sehr viele englische Textbausteine auch drin sind. Was es für internationale Fans natürlich oder Leute, die noch nie mit K-Pop in Berührung gekommen sind, einfacher macht, die Texte auch mitzusingen. Also wir haben eben gehört, look at me, look at you, you lie, you smile. Also es sind alles Stellen, die man viel leichter mitsingen könnte. Wobei offenbar in Berlin deutsches Publikum dann auch koreanische Textpassagen mitgesungen hat. Genau, ja. Viele gucken sich natürlich dann den Song Text an. Da gibt es Übersetzungen, wo die Schriftzeichen in unsere Buchstaben übersetzt werden, sodass wir die leichter mitsingen können. Aber ich denke auch vieles einfach, wenn man das immer wieder hört, dann kann man sich den Klang des Wortes ganz leicht merken. Jetzt kommt Pop immer so leichtfüßig daher und ist nicht nur in der koreanischen Welt auch hartes Business. Es steckt eine klare Industrie dahinter. Wie ist das mit den Schattenseiten des Ruhms? Man hört vom K-Pop-Bereich auch von Suiziden. Es gibt immer wieder so Meldungen, dass es da auch ganz starken Druck auf die Musikerinnen und Musiker gibt. Ja, man muss sich das wirklich wie eine Maschinerie vorstellen. Also ich weiß nicht, wie viele unzählige hunderte K-Pop-Gruppen gerade auf dem Markt sind. Und natürlich, die Konkurrenz ist hoch, der Druck ist groß. Da wird alles, was man tut, wird in Frage gestellt. Da ist jeder kleine Skandal, kann ausarten und im ganzen Internet publizit gemacht werden. Da dürfen keine Dating-Skandale aufkommen. Da darf manchmal auch nicht mal das falsche Outfit gewählt werden. Oder jedes kleinste Fauxpas kann eigentlich ein Ausschlagkriterium sein. Wer entscheidet denn das Outfit zum Beispiel? Oder diese ganzen Regeln wie keine Beziehung haben und so weiter? Das wird alles vom Label entschieden. Also ganz oft ist es auch so, dass in den Verträgen, die die Mädchen und Jungs unterschreiben, da auch Klauseln drin sind, dass sie keine Beziehungen haben dürfen. Und auch hinter den Kulissen gibt es immer Koordinatoren, die zum Beispiel für die Outfits zuständig sind, sodass die Mädchen auch mit gesponserten Produkten zum Beispiel gesehen werden. Und bis man überhaupt in so eine Band reinkommt, das ist auch ein Prozess? Ja, das dauert manchmal bis zu 10 Jahre. Also man nennt das die sogenannten Trainees. Das sind sowas wie Auszubildende. Und bis man mit einer Gruppe debütiert, das kann 10 Jahre dauern. Es kann aber auch nach 10 Jahren sein, dass das Label sagt, das passt für uns nicht. Und dann, man macht in diesen Trainingsjahren auch keinerlei Umsatz. Also man muss eigentlich Trainee-Gebühren zahlen dafür. Jetzt ist Ihnen als Fan das alles bekannt und bewusst und trotzdem fiebern Sie mit dieser Szene so mit? Ja, das stimmt. Trotzdem berührt mich die Musik halt. Also auch, weil ich finde, dass sie einem so viel kreativen Freiraum bietet irgendwie. Also man hat zum einen das Gefühl, dass man ganz leicht dazugehört. Man findet ganz leicht Anschluss auch mit anderen Leuten. Man kann sich super leicht durchs Internet austauschen. Und trotzdem ist da irgendwie noch Platz für eigene Kreativität. Also für Außenstehende wirkt das natürlich alles sehr künstlich, auch dieser Perfektionismus. Ja, das ist auch auf jeden Fall künstlich. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hollywood-Effekt, weil man eine Welt sieht, die so perfekt scheint, dass man irgendwie trotzdem Teil davon sein möchte. Jetzt eben Außenstehende, Feuilletonisten schreiben von kreischenden Girls und auch generell die Medienberichterstattung der älteren Medienschaffenden ist eher so staunend, fasziniert, vielleicht auch belustigt. Was wird da nicht richtig verstanden, was die Fans machen? Zum Beispiel, gerade wenn ich auch lese, diese kreischenden Fans auf Konzerten, aber dahinter steckt noch so viel mehr, weil es gibt zum Beispiel sogenannte Fan-Chants. Das sind die Fangesänge der Fans. Da wird quasi extra zu den Song-Lyrics, denken sich die Fans eigene Lyrics aus, die sie quasi in den Pausen des Textes singen. Da singen die zum Beispiel die Namen der Mädchen oder wiederholen, was die Sänger gesungen haben. Also die Mädchen und Jungs auf den Konzerten haben quasi Chance, in das Lied mit einzusteigen, indem sie zusätzliche Lyrics singen, die nicht im Song enthalten sind. Also im Grunde merkt man, da ist so ein Austausch. Sie selbst covern ja Songs von K-Pop-Stars auf Englisch, von Blackpink zum Beispiel, das hier Playing with Fire. Das ist jetzt Francis Dichmann, wie sie K-Pop-Musik darbietet. Also ist diese K-Pop-Community ziemlich interaktiv? Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es nicht nur Leute wie mich, die Songs in andere Sprachen übersetzen und die dann einsingen, sondern es gibt auch Leute, die die Tänze bis zum Umfallen üben und Videos davon auf YouTube teilen. Es gibt Leute, die Fanarts machen und ihre Kunst online teilen mit anderen. Es gibt Leute, die Geschichte schreiben. Also da gibt es eine riesige Community an kreativen Leuten, die durch dieses Medium sich selber ausdrücken können. Und was ist Ihr Eindruck, würden Sie sagen, diese Community ist vor allen Dingen weiblich? Weil es ist ja so, bei den Musikerinnen und Musikern gibt es ganz klar auch Boygroups. Ich finde, national in Korea ist das ziemlich ausgeglichen. Da gibt es sowohl einen gleichen Teil an männlichen, aber auch einen gleichen Teil an weiblichen Fans. Aber international ist das ganz klar eher ein weibliches Publikum. Und die Boygroups sind aber ähnlich erfolgreich wie die Girlgroups. Ich würde sogar behaupten, dass die Boygroups teilweise erfolgreicher sind international. Also gerade wenn wir uns BTS anschauen, die ja auch bei den Billboard Awards aufgetreten sind, die letztes Jahr in Berlin 2 ausverkaufte Konzerte hatten, die innerhalb von 2 Minuten ausverkauft waren. K-Pop-Fan, YouTuberin und Studentin für Medien- und Kulturwissenschaften, Francis Dichmann über das K-Pop-Phänomen. Zur Veröffentlichung des neuen Blackpink-Albums Born Pink hat sich Florian Zandt die K-Pop-Szene genauer angeschaut. Jetzt erstmal anschnallen. BTS, die Könige des K-Pop, machen Pause. Jetzt sind die Thronfolgerinnen Blackpink an der Reihe. Die vierköpfige Girlgroup mit Followerinnenschaft in dreistelliger Millionenhöhe schlägt in der Vorabsingle Pink Venom mit Nullerjahre R&B und Hip-Hop-Zitaten, Trap-Percussion und der koreanischen Zither Komungo eine Brücke zwischen Ost und West. Laut Einschätzung von Thea Su, Musikwissenschaftlerin und Host des Donna Sori Podcast, ist das nichts Neues, sondern Ausdruck einer globalisierten Welt. Rap der ersten Generation bis zu den heutigen aktuellen Idols setze ich teilweise auch mit den Rezitationen aus der traditionellen Musikform Pansori gleich. Also es gibt wirklich vieles, was man da wiederfindet. Und übrigens in vielen Beats, seit den Anfängen von K-Pop, finden sich neben den US-amerikanischen Beats der schwarzen MusikerInnen auch Spuren von Changdan, also koreanische Rhythmen. Und nur weil es den neuen Fans erst jetzt auffällt, ist es nicht so, dass zum Beispiel Hanbok oder Pungulnori oder Sadachum, also all die ganzen traditionellen Dinge, dass die es erst jetzt oder erst seit 2010 auf die Bühne geschafft haben. Koreanische Musik und Alltagskultur finden sich seit Beginn im K-Pop wieder. Gebettet auf EDM, Dance-Pop, Trap und Hip-Hop in veränderlichen Anteilen. Rap-Parts treffen auf hymnischen Gesang, komplexe Tanzchoreografien auf renommierte ProduzentInnen-Teams aus aller Welt. Dazu kommt die von der japanischen Idol-Kultur inspirierte Zugänglichkeit der einzelnen Stars, die K-Pop-Fantum zu einem Vollzeitjob macht. Das kann auch Mina vom K-Pop-Podcast Solified bestätigen. Die K-Pop-Industrie hat, ähnlich wie die Sportindustrie, die Bedeutung von außergewöhnlichen Fan-Experiences erkannt und perfektioniert. Es wird die Relevanz des Künstlers sichergestellt, indem man immer mehr Berührungspunkte mit Fans hat. Und dadurch kann über lange Zeit hohe Loyalität aufgebaut werden. So gibt es bereits seit 2015 beispielsweise die Livestreaming-Dienst VLive, wo die Fans mit Artists interagieren können. Besonders während der Pandemie, als es nicht möglich war, zu touren und Fans zu treffen, hat das Fanbeziehungen nachhaltig gestärkt. K-Pop-Fans sind mehr als nur kreischende Teenies. 70% von 500.000 weltweit befragten BTS-Fans waren über 18, ein Drittel hatte schon einen Uni-Abschluss. Obwohl das Ergebnis nicht repräsentativ für die Szene ist, ist es ein Gegenindiz für eines der Vorurteile, die ein westlicher Blick auf KünstlerInnen und Fans laut Thea Su mitbringen kann. Ich bin der Meinung, dass wir uns wirklich von der eurozentrischen Denkweise lösen müssen und westliche, weiße Standards einfach aus unseren Köpfen rausbekommen müssen. Die Fankultur, die in K-Pop anders ist, in Anführungsstrichen anders, hat eine komplett andere Entwicklung und soziale Umgebung als zum Beispiel die, die man in Deutschland hat oder in den USA. Auch haben die MusikerInnen im K-Pop halt die Idols eine andere Funktion, ja schon Vorbildfunktion gegenüber den Fans, was man von westlichen Stars nicht immer behaupten kann. Was nach außen bunt glitzert, wirft nach innen aber auch dunkle Schatten. Plattenfirmen werden als Wohnheim, Ausbildungsstätte und Ersatzfamilie über Jahre hinweg zum Lebensmittelpunkt. Das Trainingsregime und die Diätpläne sind unerbittlich. Und sogenannte Anti-Fans mobben Gruppenmitglieder aufgrund ihres Aussehens. Ähnliche Auswüchse gibt es in vielen Pop-Industrien. Dagegen tätig wird kaum jemand, ob in Ost oder West. An Fans wie der Solified-Mitbegründerin Marion geht das allerdings nicht vorbei. Immer mehr Idols haben die Möglichkeit, Pausen einzulegen. Als Fan ist man in einer schwierigen Position, da man einerseits die KünstlerInnen unterstützen möchte, aber andererseits keinen direkten Einfluss darauf hat, wie diese behandelt werden. Fehler seitens der Company und der Verantwortlichen können von Fans nur öffentlich kritisiert werden, da ein Boykott beispielsweise im krassen Gegensatz zum Wunsch, die KünstlerInnen zu supporten, steht. Persönlich hoffe ich, dass Idols nicht zu Diäten oder langen Arbeitszeiten gezwungen werden, aber solange sich grundlegend in dieser Gesellschaft nichts ändert, wird es auch innerhalb der Industrie nur langsam Veränderungen geben. Die Kombination aus vielschichtigem Hochglanzpop und der Nahbarkeit der ProtagonistInnen ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Im vergangenen Mai kamen 70.000 Fans nach Frankfurt zu Europas erstem großen K-Pop-Festival, dem K-Pop Flex. 2023 soll das Event auch in England stattfinden. Der K-Pop-Zug rollt unaufhörlich weiter, mit all seinen Hochs und Tiefs.